Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist eine neue Folge Netzstimmen. Jetzt war ja mal ausnahmsweise eine kleine Pause, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich Chris Inken-Soppa hier vor die Kamera gekriegt habe. Die hat sich zuerst geziert. Und mit ihr rede ich über das hier. Falls das jemand nicht kennt, das ist wie ein E-Book, nur ausgedruckt und gebunden. Also genau. Chris, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Oliver, schön, dass du mich eingeladen hast. Geziert habe ich mich eigentlich nicht. Ich muss mich nur erstmal an diese neue Technik gewöhnen, weil das ist jetzt tatsächlich der erste Videochat überhaupt, den ich hier überhaupt gemacht habe in dieser ganzen Corona-Zeit. Da bin ich natürlich ein bisschen hinten dran. Ja, ich bin Chris Inken-Soppa, ich bin Autorin aus Konstanz. Und ich habe eben jetzt gerade ein neues Buch veröffentlicht, einen historischen Roman über einen Kaufmann. Sieht man es vielleicht, der im Anfang des 15. Jahrhunderts in Konstanz gelebt hat. Das ist der Lüdfried Mundrath. Der hat, nachdem wurde auch in Konstanz eine Straße benannt. Er ist Mitbegründer der Ravensburger Handelsgesellschaft und er hat ein sehr, sehr abenteuerliches Leben geführt und hat auch viele Spuren in verschiedenen Archiven hinterlassen. Und aus diesem Grunde habe ich mich dann entschlossen, diesen Roman zu schreiben. Genau, und irgendwie bist du ja noch ganz anders auf den gestoßen. Vielleicht magst du die Geschichte mal erzählen. Also es war ja gerade ein gewisses historisches Jubiläum in Konstanz von 2014 bis 2018 und damit hat das ja zu tun. Ja, genau. Es hat angefangen mit dem Konzilsjubiläum. Das Kirchenkonzil von 1414 bis 1418 haben sie vor ein paar Jahren in Konstanz gefeiert. Ja, und zu diesem Konzilsjubiläum, da kam eben der König nach Konstanz, da kam der Papst nach Konstanz und es gab viele historische Ereignisse. Und ja, die historische Stadt Konstanz steht ja noch mehr oder weniger so da, wie sie damals war. Man kann sich das vorstellen. Wir haben dann ein Kinderbuch gemacht zu diesem Konstanzer Konzil, und zwar der Illustrator Ralf Steiger und ich. Und der Illustrator Ralf Steiger hat eine Vogelschau zu Konstanz gemacht. Also er hat dann die Stadt Konstanz illustriert, wie sie ausgesehen hat im Jahr 1414. Genau, das Bild ist in klein auch noch mal im Roman drin, ne? Genau, das ist auch im Roman drin. Und eben, das war so ein Kinderbuch, eine Geschichte von einem Jungen, der eine sehr teure Riechkugel wegzaubert und dann verschwindet die und er wird ja quasi verklagt, diese Riechkugel gestohlen zu haben und wird dann durch diese ganze historische Stadt geschickt. Er wird verfolgt und muss gleichzeitig den wahren Dieb finden. Und eine wichtige Figur in diesem Roman, in diesem Kinderbuch, war Lüdfried Mundrath, eben dieser reiche Konstanzer So, das Kaufmann. ist jetzt der Vorteil am nicht schneiden. Es klingt auch mal das Telefon. Hallo Susi. Nee, gerade nicht. Ich nehme gerade Live-Video auf. So, dreiviertel Stunde oder so, ja? Gut. So. Genau, also der Krimi, ja, genau. Und Ja, genau. Wir sind jetzt also bei diesem reichen Konstanzer Kaufmann und wir wollten eigentlich nur herausfinden, wo er gewohnt hat, damit wir natürlich in Konstanz das richtige Haus benennen können. Und daraus hat sich dann die Recherche ergeben. Dann haben wir irgendwie mehr und mehr im Stadtarchiv nachgeguckt und haben dann eben sind auf sein sehr interessantes Leben gestoßen. Er wurde zum Beispiel von Piraten entführt und war der reichste Mann des Südwestens zu dieser Zeit. Und er hat viel ganz Europa bereist. Also er war von Brügge bis in Barcelona. Er hat mit Korallen, mit Leinwand und Safran gehandelt und wurde da eben sehr reich. Und was sehr berührend war, ich habe im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen ein Faksimile des einzigen Briefes gefunden, der erhalten ist von seiner Handschrift. Da schreibt er an die Stadt St. Gallen, dass er irgendwie Leinwandballen dort liegen hat und möchte dann wissen, ob die da sicher sind oder nicht, oder ob er sie zurückholen soll nach Konstanz. Und das hat mich einfach sehr berührt, weil das ist seine Schrift und kann das man konnte davon ich ausgehen, anfassen. dass er das selber geschrieben Das hat? hat er selbst geschrieben. Er hatte sonst Schreiber, aber er hat immer wieder Quittungen unterschrieben und das ist eben seine Schrift, die haben wir inzwischen dann auch, die ist auch relativ charakteristisch und wir haben uns ein Faksimile daraus gebaut. Da sieht man nämlich auch, wie damals diese Briefe, diese Missiven zusammengefaltet waren. Die wurden nämlich nicht gerollt, sondern man hat sie so gefaltet und hat sie dann hier versiegelt. Und dann gab es hier noch irgendwie so ein paar Ritzen. Da waren dann so Papierbänder drin, die hat man dann durchtrennt. Dann war das Siegel nicht kaputt, sondern die Papierbänder hinter. Und hier hat er noch hingeschrieben, wann er es geschrieben hat und an wen er das geschrieben hat, an den Bürgermeister und den Rat von St. Gallen. Und hier drunter, diese Schrift, die ist dann von einem anderen Historiker oder Archivar, der hat dann im 19. Jahrhundert irgendwie so nochmal was dazu geschrieben, was das eigentlich sein soll. Also okay. Ganz interessant. Und einfach diese Sache, diese Schrift, die irgendwie 600 Jahre überdauert hat, das hat mich so berührt. Und habe ich dann gedacht, ich muss unbedingt diesen Roman schreiben. Ja, also mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe ja in Konstanz, so wie du, du hast Anglistik und was hast du studiert? Romanistik habe ich studiert. Ich habe Deutsch und Englisch studiert. Dann hat mich das total immer fasziniert. Da hat unser Altgermanist, der Herr Weithase, den du auch kennst wahrscheinlich, der hat dann immer mal auch Fotokopien mitgebracht. Und ich fand es immer so faszinierend, wie der das dann so runtergelesen hat, diese Schrift. Und meine damalige Freundin, die nicht meine Frau geworden ist, die du also nicht kennst, die hat Geschichte studiert und hat dann beim Herrn Maurer, dem damaligen Leiter des Stadtarchivs, eben einen Paläographiekurs gemacht. Und ja. Da habe ich gedacht, da gehe ich mit. Und dann bin ich da mitgegangen und habe diesen Paläographiekurs mitgemacht. Also Paläographie, also alte Schriften lesen. Ja. Hat man das also richtig gelernt, wie man diese, wie man das dann transkribiert und annotiert und hat dann eben auch gesehen, dass es dann Ratsschreiber gab in Konstanz, die halt eine Sauklaue hatten oder wo es ein bisschen schwieriger war. Und es macht einem sehr, sehr bescheiden. Also wir mussten dann als Leistungsnachweis mussten wir im Team, glaube ich, zu dritt oder so, eine Urkunde transkribieren. Haben da den letzten Unsinn zusammengeschrieben. Also das, was wir da gelesen haben, das, was wir da verstanden haben. Ich meine, Thema war Krieg und Frieden im 13. Jahrhundert. Also ungefähr so, ne, wir da auch haben recherchiert. 100 Jahre früher ungefähr, genau. Und dann musste man ja A, diese Buchstaben lesen können, B, musste man dann noch raten, welches Wort das wohl ist. Und das ist ja Mittelhochdeutsch. Und wir haben da ein Zeug zusammengeschrieben. Und er hat uns dann am Schluss gesagt, was da wirklich steht. Und es war also wirklich es hat einen sehr, sehr bescheiden gemacht und es hat vor allem einem die Leistung würdigen lassen, die da im 19. Jahrhundert zum Teil erbracht haben, diesen ganzen, was hätte ich gesagt, Klumpatsch auszuwerten, zu transkribieren, diese Quellen zu erschließen. Und es hat einem natürlich auch klar gemacht, wie historische Forschung überhaupt funktioniert. Ne? Also ich brauche irgendeine Quelle, ich brauche irgendwas. Und das ist ja nicht so, dass das alles transkribiert ist, sondern das Zeug liegt da rum, sage ich jetzt beinahe, ja, oder es sind so dicke Ratsbücher. Und es ist nicht so, dass irgendjemand damit schon irgendwas gemacht hätte. Ne? Ihr habt ja durchaus auch, ihr seid ja dem Mundpratt sozusagen hinterhergefahren und ihr habt euch auch in die ganzen Archive eingegraben. Magst du da mal ein bisschen erzählen? Ja, also wir waren zuerst natürlich im Konstanzer Stadtarchiv, da hatten wir die ganzen Steuerbücher gefunden und das Ratsbuch. Und da war es dann letztendlich so, wir haben diese Sachen quer gelesen, wir hatten die Originale in der Hand, also das ist schon auch beeindruckend, wenn du da 600 Jahre alte Bücher irgendwie auf einmal berühren darfst. Und wir haben sie eigentlich quer gelesen auf interessante Stellen, dann hat Ralf sie fotografiert. Und wir haben sie dann in langen Winterabenden zusammen transkribiert. Und dieser Brief von Wilfried Mundrath, eben dieser erste, das war wirklich unser erster Versuch. Und das war ganz lustig, denn da haben wir noch unseren damals 14-jährigen Neffen dabei gehabt. Und dann haben wir uns eben auch mal so spaßeshalber vor vor den Brief gesetzt und haben versucht, das zu lesen. Und dann las irgendwie der Hannes, eben unser Neffe, das Wort Appenzeller da drin und hat gemeint, das ist ein Rezept für Käsefondue. Also es war irgendwie ganz nett irgendwie. Und ja, man kam dann immer näher dran. Es gibt auch gewisse Abkürzungen für Pfund Heller und Pfund Pfennig. Solche Dinge muss man ja dann auch irgendwie erstmal verstehen, weil das sind nur einfach irgendwelche Kringel. Dann gibt es auch bestimmte Abkürzungen, die halt immer wieder vorkommen. Es gibt auch bestimmte Floskeln, zum Beispiel schreibt er da, fängt er da an, meinen freundlichen, willigen Dienst für wiesend lieben Herren und guten Freund. Das ist also, war immer die Anrede für alle, für so sozusagen Geschäftsbriefe. Ne? Also auch das da, das ist so eine Sache, die man dann auch immer wieder trifft und die es einem dann auch in Zukunft dann irgendwie leichter macht, solche Sachen zu transkribieren. Und die Schrift als solche kam mir so vor, war zumindest leichter zu lesen als dann diese Süterlin-Schrift, die noch unsere Großeltern geschrieben haben. Das mal auf jeden Fall. Ja, aber dann, ja, und dann das S und das L und das, genau, und solche Dinge auseinander hat, ne, manchmal. Ja. Also ich hatte das dann auch nochmal, als ich jetzt hierher gezogen bin, wieder an Bodensee, hatte ich dann gedacht, jetzt gucke ich doch mal, ob ich nicht ein bisschen meinen Vorfahren hinterherkomme. Und war dann auch mit unserem Pfarrer hier im Pfarrarchiv, beziehungsweise der hat seinen Schrank da aufgemacht. Und der älteste Vorfahr, der hat irgendwie 1617 geheiratet. Und da siehst du aber auch, dass verschiedene Pfarrer, so wie du sagst, so ganz verschiedene Abkürzungen haben. Mhm. Das war einer, der ganz alte, der war so ein bisschen faul. Also die anderen, die haben die Daten ausgeschrieben. Und der hat zum Beispiel Oktober geschrieben als XER, also Winter Monat. ER, ja, solche Dinge, ja. Und da musst du erst mal drauf kommen, ja, weil dann denkst du, ja, was jetzt, Dezember oder, ja, oder Oktober? Was soll das jetzt heißen? Sieht genau. Dann aus den anderen Codierungen, dass das dann wohl der Oktober ist, ja. Und das ist schon in der Tat spannend, sich da einzugraben. Aber ihr seid ja nicht beim Konstanzer Stadtarchiv geblieben dann. Also man konnte ja bei Facebook dann eure Reisen quer durch Europa durchaus verfolgen. Genau, wir haben ihn dann eigentlich wirklich verfolgt, seine ganzen Reisen. Wir waren also erstmal natürlich in Ravensburg, weil dort ist er immer wieder hin. Und weil die politische Situation in Konstanz recht schwierig war. Wir waren also dort im Stadtarchiv, wir waren eben in St. Gallen. Und dann ging es weiter nach Lyon, Avignon, Barcelona. Das waren alles auch Standorte, wo er entweder gehandelt hat oder ein Gelieger hatte. Das hieß so viel wie eine Filiale, sagen wir heute. Wir waren auch im Datini-Archiv in Prato, weil da gab es einen Kaufmann, der sehr bekannt war zu seiner Zeit und irgendwie auch ein Handelspartner war von Wilfried Mundrath. Und bei dem war es glücklicherweise so, dass seine ganze Korrespondenz, sogar die Korrespondenz mit seiner Frau, die haben sie irgendwie im 19. Jahrhundert unter irgendwie einer Treppenstufe gefunden. Und auch da war es natürlich dann interessant, das ein bisschen zu rekonstruieren. Und es sind tatsächlich auch Quittungen von Wilfried Mundrath eben dort gefunden worden. Quittungen, die er in Brügge eingezahlt hat und in Barcelona dann wieder auslösen sollte. Also dieser Francesco Di Marco Datini, der hat sozusagen wie eine Bank funktioniert und Wilfried Mundrath hat da eben irgendwie ihn sozusagen als Geldtransport auch genutzt. Und dann waren wir eben auch in Brügge, weil wir natürlich auch da wissen wollten, wo hatten die ihr Gelieger. Und da sind wir dann auch auf einen gestoßen, der sozusagen als Makler und Agent für ihn tätig war. Das war dann der Arnold Poltus in Brügge. Genau. Gut, jetzt muss ich ja zugeben, ich habe das Buch noch nicht gelesen, weil meine Frau es erst gestern Abend beendet hat und ich mich nicht mit ihr um das Buch kloppen wollte. Bisher sind deine Bücher ja, sagen wir mal, eher in der Dicke übersichtlich. Ne? Also so 200, 250 Seiten vielleicht mal, aber das war es dann auch. Also einerseits, wie war das jetzt, so etwas Voluminöseres zu schreiben? Ja, das sind ja jetzt doch durchaus, also mit Anhängen und so weiter sind es 500 Seiten, aber doch ziemlich genau, ja. 500, die Geschichte endet auf 500 Seiten Text, kann man sagen, sind es ja. 503, ja. Und das einerseits, Das ist ja eine ganz andere Materialfülle, die man da zu kontrollieren hat. Und dann frage ich mich natürlich immer bei historischen Romanen, also ich lese sowas ja durchaus auch gern, aber dann denke ich immer, wie konstruiert man jetzt aus dem, was man nachvollziehen kann, an Lebensstationen, an Reisen, aus diesen Quittungen und so weiter und so fort, wie konstruiert man jetzt daraus eine Geschichte? Oder ist es eher umgekehrt, dass man sich eine Geschichte ausdenkt und dann sozusagen die Details aus den Materialien auffüllt? Hallo? Hörst du mich noch? Jetzt höre ich dich, genau. Da hat es gerade ein bisschen geruckelt. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du das? Es gab es doch früher immer, das hatten wir als Kinder, da gab es dann diese Blätter, wo überall so Zahlen drauf waren und du musstest die verbinden von 1 nach 2 nach 3 und irgendwie hat sich ein Bild ergeben. Ja. So haben wir das eben auch gemacht. Wir haben die einzelnen Daten zusammengefügt, ne, die wir gefunden haben zu ihm und so ganz chronologisch da einen langen Lebenslauf gemacht. Und am Anfang waren viele dieser Daten natürlich auch ein bisschen wirre und irre. Man hat nicht ganz verstanden, warum hat er jetzt gerade das dann da gemacht. Und irgendwann hat man gemerkt, es ergibt alles einen Sinn. Und dann war es letztendlich nur noch eine Sache auf eine Art des Nacherzählens. Also deswegen ist das Buch auch so dick geworden. Es ist halt immer irgendwie wieder was passiert. Es ist immer wieder mal was los gewesen. Und sehr häufig war es sogar so. Es gab zum Beispiel einen großen, wie soll man sagen, so Zunftunruhen Ende der 1430er Jahre. Da flüchteten dann Lütfried Munprat und 46 andere Patrizier mussten sich vor dem Rat auf die Bischofspfalz flüchten, weil sie wollten das Bürgerrecht aufgeben und wollten die Stadt verlassen. Und natürlich hatte die Stadt Konstanz Interesse daran, die Steuern, die die zahlten, nicht zu verlieren. Und deswegen haben sie ihnen das verweigert und haben sie sogar irgendwie körperlich bedroht. Die haben das Volk aufgewiegelt und haben gesagt, Leute, wenn ihr da jetzt nicht die aufhaltet, dann hauen die ab und zahlen ihre Schulden nicht und solche Dinge. Mhm. Und die waren da also 2 Nächte da eingesperrt auf dieser Pfalz und wurden also wirklich bedroht. Und dann kam mal der Bischof, dann kamen Leute aus Überlingen, dann kam eben wieder der Bürgermeister. Und diese Verhandlungen, die wurden in der Dacher Chronik so mehr oder weniger 1:1 aufgeschrieben. Also ich hatte sogar die direkte Rede. Ich musste das letztendlich nur umschreiben. Mhm. Also das war zum Beispiel was, wo ich wirklich ganz nah dran war an der Geschichte. Mhm. Da musste ich mir gar nicht viel ausdenken. Dann gab es wieder andere Sachen. Er war mit 15 in Barcelona. Das kann man erkennen an Quittungen, die dann auf ihn ausgestellt wurden. Und da war ich dann natürlich weiter weg, weil sonst gibt es jetzt nicht sehr viele Dinge, die man weiß, außer dass er eben eine Lehre in Barcelona gemacht hat, im Gelieger seiner Eltern. Und da musste ich mir dann natürlich die politische Situation in Barcelona anschauen, ein bisschen gucken, wie lebten die Leute da. Und dann war ich dann natürlich sehr frei und habe mir dann eben diese Episoden selbst ausgedacht, wie er so in dieses Leben in Barcelona reinkommt und die Sprache lernt und solche Dinge. Mhm. Also das war dann ganz unterschiedlich. Oder eben auch, er wurde eben von Piraten entführt mit 2 anderen, mit seinem Bruder und einem Frankfurter Kaufmann und von korsischen Piraten. Und das heißt einfach nur, er war längere Zeit festgehalten. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie war das damals, auf welchen Schiffen sind die gefahren, wo könnten sie die festgehalten haben, haben sie die auf dem Schiff festgehalten oder dann später doch an Land. Und diese Dinge recherchiert man dann und dann konstruiert man sich daraus eine Geschichte und dann eben auch, wie diese Lösegeldzahlungen dann vonstatten gingen. Da hat man dann Erfahrungswerte, dass man woanders nachguckt, in Berichten von anderen Leuten, die schon mal entführt wurden. Und dann konstruiert man sich da eben eine Sache, die dann möglichst plausibel klingen soll. Okay, ist ja durchaus spannend. Und arbeitest du schon also wir haben ja eigentlich alle auf den zweiten Teil vom Kasper gewartet, ne? Also grafisch, vielleicht magst du den Kasper auch nochmal offen zeigen, weil das ist ja eben diese Kollaboration zwischen dir und Ralf Steiger. Und wenn du den mal aufmachst noch, weil dann sieht man, glaube ich, wie das, also es ist jetzt nicht nur einfach so ein Kinderbuch, sondern es ist auch ein Buch, wo also wirklich Erwachsene auch ihren großen Spaß dran haben. Und da sieht man, dass das alles mit sehr viel Detail, das ist die Schlittschuhszene, ne? Ja, genau. Kinder im Mittelalter Schlittschuh fuhren, genau. Ja. Und da haben wir uns natürlich schon alle auf den zweiten Band gefreut. Kriegen wir jetzt noch eine zweite Mundbratgeschichte oder treffen wir Kaspar vielleicht etwas älter wieder oder was liegt auf dem Schreibtisch in Planung? Bei mir jetzt? Also eine zweite Mundbratgeschichte gibt es jetzt nicht, weil er ist ja verstorben zum Schluss. Also ich fange jetzt hast du das Ende verraten. Okay. Aber meiner Biografie kann man das... Meiner Biografie ist das Ende, also ja... Also sagen wir mal so, beim Mundbrat, ich bin auch die ganze Zeit sehr nah an ihm dran geblieben. Ich habe also keinen Perspektivwechsel oder irgendwelche Dinge, weil ich dachte, es gibt sowieso so viele verwirrende Dinge im Mittelalter, zum Beispiel auch Wörter, die wir heute nicht mehr hatten. Schecke zum Beispiel, das war damals eine kurze Jacke für Männer. Daraus kommt das heutige Wort Jacket wahrscheinlich auch, okay, letztendlich. Und ich habe da auch ein umfangreiches Glossar, damit man da eben ein bisschen nachgucken kann, was bestimmte Dinge sind, weil das fand ich ganz schön, so alemannisch-mittelhochdeutsche Wörter dann eben damit einzubauen. Dafür habe ich alle Anglizismen und ähnliche Dinge dann natürlich weggelassen. Das gab es ja damals noch nicht. Ja, oder auch. Ne? Das waren schon wahrscheinlich eher Hispanizismen oder Latinismen. Ja, genau. Eher das oder Latinismen hatten sie, ne? Spazieren, das Wort gab es zum Beispiel schon, aber so. Das habe ich erst kürzlich gelernt, dass ja. Spazieren, dass das von Spazare kommt. Genau. Ich hätte mal gedacht, es kommt vom Französischen, aber es ist tatsächlich schon ein Wort, was da auch sehr häufig irgendwie vorkam. Oder Imbiss, hätte ich jetzt auch gedacht, das ist ein modernes Wort, aber das gab es damals schon. Also zum Konstanzer Konzil wurde immer mal wieder der König zum Imbiss geladen. Also das ist wirklich in der Chronik des Ulrich Riechenthal, des Stadtschreibers von Konstanz, auch wird immer wieder erwähnt. Das ist sehr witzig. Das habe ich dann auch irgendwann gelernt. Es heißt ja immer Fastfood-Generation und so. Aber Fastfood, also praktisch Garküchen, wo man einfach nur hingehen kann und sofort was essen kann, das gibt es schon 1000 Jahre. Ja. Ja, das gab es da auch. Es gab ja auch die 500 Jahre. Zur Konzilszeit hatten sie ja da die erste Konstanzer Pizza sozusagen. Die hatten die Zunftregeln damals aufgehoben und da durften auch italienische Bäcker kommen, um die Leute da ein bisschen zu versorgen und die hatten ja keine eigenen Bäckereien und dann hatten sie so fahrbare Öfen und haben da irgendwie so Fladenbrot mit Singvögelbrüstchen und anderen leckeren Dingen verkauft, je nachdem, was der Geldbeutel und der Geschmack des Käufers eben hergab und dann sagt man ja, das war eigentlich die erste Pizza nördlich der Alpen, darauf sind die Konstanzer sehr stolz, dass es bei ihnen war. Gut, also Singvogel-Brustpizza, das kennen heute wahrscheinlich nicht gut. Da gibt es wahrscheinlich Demos. Wahrscheinlich, ja. Aber damals war das eine Leckerei, eine Spezialität, genau. Ja, und in der Geschichte von Mundbrat, einfach weil das so verwirrend war, bin ich einfach mit ihm in diese Welt eingetaucht. Also am Anfang ist er 5 und lernt eben auch die Welt so kennen und der Leser geht dann so mit und begleitet ihn und man bleibt so dran, ich habe keine Perspektivwechsel, sondern er geht einfach so durch die Welt und sein Leben und man lernt immer mit ihm wieder neue Sachen dazu. Das war jetzt so die Idee bei mir, bei der Geschichte. Also das ist sozusagen das, was Horaz sagt, das Prod esse und Delectare, das Lernen und das sich erfreuen an der Geschichte hast du hier an der Stelle. So ähnlich ist es ja auch schon beim Kaspar, dass man ganz viel darüber lernt, wie Kinder im Mittelalter funktionieren und wie überhaupt diese mittelalterliche Stadt funktioniert und so weiter. Das ist jetzt sozusagen auch die Kombi aus einer spannenden Lebensgeschichte einerseits. Man könnte ja sagen, es ist der Bill Gates des Mittelalters, oder? Also wenn der so, der ist ja schon, so wie du sagtest, der reichste Mann Süddeutschlands, das will ja was heißen. Und auf der anderen Seite eben, dass man sozusagen auch was lernt. Ja, genau, man lernt so ein bisschen, ja, wie so diese Kaufleute funktioniert haben, ne? Was die, wie die gereist sind, wo sie überall Zölle zahlen mussten, wie viel sie verhandeln mussten, um überhaupt Handelsprivilegien zu bekommen, wie sie auch ihre Waren transportiert haben und wie sie so erstmal auch langsam anfingen, mit Banken zu arbeiten, ne? Mit Wechseln, also nicht mehr mit Bargeld und so. Also das sind solche Dinge, die dann eben auch immer wieder vorkommen und ich hoffe halt, dass man da so in diese Welt des Mittelalters und also Spätmittelalter und der Kaufleute dann eben auch reinkommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich schon an der Schwelle zur Renaissance. Mhm. Also Ludfried Mundbrat lernt dann auch den Cosimo de' Medici kennen, der in Konstanz zur Konzilszeit dort ist. Und der bringt ihm zum Beispiel zum ersten Mal ein Perspektivbild mit. Das nannten die damals die Kunst der Durchsehung. Ne? Also ein Bild, was wirklich perspektivisch gezeichnet ist. Dieser Brunelleschi, der damals auch diese Kuppel in Florenz gebaut hat, der war wohl der Erste, der das schon mal erfunden hat oder erkannt hat. Und für die Leute des Mittelalters, die ja immer nur diese flachen Ritterbilder an der Wand hatten, war das natürlich was ganz Besonderes. Also die haben das fast als Zauberei empfunden. Und solche Dinge versuche ich halt auch zu beschreiben, wie sich das kulturelle Leben da so ändert vom Mittelalter zur Renaissance, zur Frührenaissance. Das hast du ganz geschickt meine Frage vermieden, ne? Nämlich was du als nächstes planst. Oder geht es jetzt erstmal darum, dieses Buch? Momentan ist ja Vermarktung unter schwierigsten Bedingungen, ne? Also Lesungen, jetzt so langsam wäre es theoretisch wieder möglich. Da ist immer die Frage, ob die Leute Lust dazu haben. Oder das ja, das muss man jetzt so langsam mal ausprobieren, ob sich die Leute wieder aus ihren Häusern trauen. Ne? Ja. Ja. Ich habe jetzt ein Buch fertig für den Meiner Verlag. Da geht es um Frauenorte am Bodensee, also verschiedene Frauen, die hier gelebt haben rund um den See. Das war auch eine ganz tolle, spannende Geschichte, weil wir da vom Mittelalter bis in die Neuzeit eigentlich ganz verschiedene Frauentypen haben. Und was ich jetzt gerade anfange, das Manuskript habe ich jetzt eben abgegeben, ich hatte ja mal eine Übersetzung eines irischen Romans geschrieben von Leo Daly, Der Felsengarten. Das kommt jetzt auch demnächst als Taschenbuch raus. Und meine Verlegerin in Berlin hat mich gefragt, ob ich zu diesem Leo Daly eine Biografie schreiben kann. Und das wäre jetzt eigentlich mein nächstes Projekt. Also jetzt was ganz anderes als Mittelalter. Okay, aber nach Irland. Ich wäre vielleicht durchaus manchmal ähnlich, ne? Das ist manchmal ähnlich, ja. Die Religion ist recht ähnlich und ja, die Umstände auf den Aran-Inseln, wo er eben auch viel war und wo seine Romane auch angesiedelt sind, da erkennt man auch noch durchaus Parallelen. Mhm. Gut, ich meine, sonst, wenn die Leute sich nicht aus den Häusern trauen, könnte man ja auch mal eine Online-Lesung probieren, nachdem du jetzt sozusagen, also ich glaube, du bist von den Leuten, die ich kenne, die einzige, die noch keine Online-Konferenz seit. Ja, genau. Eine Online-Lesung habe ich gemacht für den Südkurier. Ah. Das war aber jetzt nicht direkt. Das war einfach so, Ralf hat mich damit aufgenommen mit seiner Kamera und das habe ich dann dahin geschickt. Aber okay, das gilt ja nicht. Ja, das ja genau. Also es war jetzt nicht live und es war nicht online. Genau. Ja. Und vielleicht kann man das auch mal ausprobieren. Also alle Leute, die jetzt das vielleicht sehen, die sollen dann kommentieren so, ja, wir wollen eine Online-Lesung und dann können wir mal ausprobieren. Können wir mal ausprobieren, genau. Wie die Technik jetzt steht. Es gab gerade am Anfang irgendwelche Hürden, hatten wir sonst nicht, aber haben wir auch noch gemeistert. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch. Ich wünsche mir viel Spaß mit dem Buch. Also ich denke, ich werde jetzt doch die nächsten Abende mich mal von meinen Podcasts ein bisschen lösen und zumindest mal ein halbes Stündchen oder Stündchen lesen. Also meine Frau ist, ich hätte jetzt mal gesagt, da durchgegangen wie durch Butter. Also scheint sich sehr gut zu lesen. Ja, also weil sie hat es jetzt innerhalb kürzester Zeit, ich weiß gar nicht, wann hat sie es geschickt? Im April, aber sie hat dann noch irgendwas fertig gelesen. Also sie hat jetzt in den wenigen Tagen schon beinahe gefühlt, hat sie es verschlungen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es Sabine gefällt. Gut. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke auch sehr herzlich für die Einladung auch. Ne? Wir werden das hier auf blog.literaturwelt.de wird's zu finden sein und im YouTube-Kanal von Oliver Gassner und Chris wird sicher auch auf ihrer Facebook-Seite und so weiter entsprechend teilen. Und da könnt ihr dann kommentieren, ob ihr nicht mal eine Lesung aus dem Buch haben wollt. Gut. Herzlichen Dank, Oliver, für die Einladung. Das war ein Abenteuer heute. Ja, siehste, ein von Barcelona des 15. Jahrhunderts ins Zoom des 21. Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.